Ich bin süchtig nach dumm sein und süchtig nach Drogen. Ich bin süchtig nach jung bleiben, bin süchtig geboren. Ich bin süchtig nach Essen und süchtig nach Gier. Ich bin süchtig nach Vergessen, weil süchtig nach Bier. Süchtig nach auf der Couch liegen und süchtig nach nicht da sein. Süchtig nach Aufschieben, doch süchtig nach der Wahrheit. Ich bin süchtig nach nichts tun und süchtig nach Parts schreiben. Süchtig nach Kippen und süchtig nach Arbeit. Ich bin süchtig nach Songs schreiben und süchtig nach Liebe. Ich bin süchtig nach verkopft sein und süchtig nach dir. Ich bin süchtig nach allem, was mir nicht gut tut. Wenn ich mir selbst schaden kann, geht es mir richtig gut. Denn ich bin süchtig, schau dir meine Tränen an. Wieder und wieder kämpf ich dagegen an. Schon mein ganzes Leben lang süchtig, immer wieder endet fatal. Trotzdem lächel ich, mir sind die Konsequenzen egal. Ich bin süchtig. Klopf, klopf, ist da jemand da bei dir? Klopf, klopf, ey, was geht denn ab bei dir? Bist du dumm? Ich bin süchtig nach Geld und bin süchtig, es auszugeben. Süchtig nach Sex und bin süchtig, nicht aufzustehen. Süchtig nach Schlaf und süchtig nach Insta. Süchtig nach Hass und bin süchtig nach Triggern. Ich bin süchtig nach Spaß und süchtig nach Versagen. Ich bin süchtig nach Alkohol und süchtig, mich zu schlagen. Ich bin süchtig nach Urlaub und süchtig nach Rappen. Süchtig nach Versäumnissen und süchtig nach nicht melden. Ich bin süchtig nach Verabredung und süchtig nach Absagen. Süchtig nach dich anlächeln und trotzdem für'n Spaß halten. Süchtig nach allem, was mir nicht gut tut. Wenn ich mir selbst schaden kann, geht es mir richtig gut. Denn ich bin süchtig, schau dir meine Tränen an. Wieder und wieder kämpf ich dagegen an. Schon mein ganzes Leben lang süchtig, immer wieder endet fatal. Trotzdem lächel ich, mir sind die Konsequenzen egal. Ich bin süchtig. Klopf, klopf, ist da jemand da bei dir? Klopf, klopf, ey, was geht denn ab bei dir? Ich bin auch süchtig nach Wissen, ich bin süchtig nach Entwicklung. Süchtig nach Verbindung, süchtig nach Selbstfindung. Süchtig nach pünktlich sein, süchtig nach Ehrlichkeit. Süchtig nach Wettkämpfen, ich will immer der Erste sein. Ich bin süchtig nach Sport und süchtig nach Gesundsein. Süchtig nach Ernährung und bin süchtig nach Vernunftheit. Ich bin süchtig nach Konflikten und kein Schmerz kann mich töten. Denn in mir schlägt das unbändige Kämpferherz eines Löwen. Ich bin süchtig nach der Stadtluft und süchtig nach Natur. Ich bin süchtig nach dem Wald, denn ich bin süchtig nach der Ruhe. Ich bin süchtig nach guten Freunden und süchtig nach Familie. Denn nur das ist der Schlüssel, willst du das Süchtigsein besiegen? Ich bleib süchtig, schau dir meine Tränen an. Wieder und wieder kämpf ich dagegen an. Schon mein ganzes Leben lang süchtig, immer wieder endet fatal. Trotzdem lächel ich, mir sind die Konsequenzen egal. Ich bin süchtig.